fängt eine Stadt an. Gib mir mal ein Tuch oder irgendwas. Mönkersheim. Mönkersheim. Kennt jemand von euch Mönkersheim? Nein. Nein, nie gehört. Mönkersheim, der Arsch der Welt. Wenn wir bloß eine Karte hätten. Oder was zu essen. Wasser. Schauen wir uns mal um. Vielleicht gibt es ja noch Überlebende. Aber seid vorsichtig. Vielleicht sind sie ja auch schon. Ja, Mama. Wer ist vielleicht schon hier? Psst. Leise, die Bösen. Sie könnten dich hören. Wer könnte uns hören? Die Untoten. Die Zombies. Psst. Mach nicht solchen Lärm. Hier ist eine Straße. Na los, weiter. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads. Zombies. Dekonstruktion eines Mythos. Von Markus Metz und Georg Sieslin. Im Jahr 2017 ging die uns bekannte Welt unter. Die Zivilisation brach zusammen. Die großen Medien verstummten. Die Kaufhäuser bekamen keine neuen Waren. Die Schulen und Universitäten wurden geschlossen. Polizei gab es keine mehr. Politik gab es keine mehr. Nahrung nur noch, wenn man darum kämpfte. Für den Verkehr fehlte bald der Treibstoff. Soldaten irrten umher ohne Pläne und Befehle und machten auf alles Jagd, schließlich auch aufeinander. Fabriken explodierten, ohne dass man etwas von einem Angriff bemerkte. Leute verschwanden spurlos. Immer mehr, immer mehr. Nachbarn, Freunde, Familie. Über das Land zogen kleine Gruppen verzweifelter Menschen, die nach Möglichkeiten zu überleben suchten. Und nach der Ursache für die größte Katastrophe der Menschheit. Die Zombie-Apokalypse. Mami, was sind eigentlich Zombies? Es sind die Toten. Die Untoten. Ehrlich gesagt, wir wissen es gar nicht so genau. Keiner von uns hat bis jetzt einen von denen gesehen. Aber im Fernsehen hat man sie gesehen. Mein Schwager sagt, er hat schon mal einen gesehen. Deinen Schwager kannst du vergessen. Der gibt doch bloß an. Ich finde, wir sollten die Ruhepause nutzen, um uns über unsere Situation klar zu werden. Was wir wissen, ist bloß, dass die Welt so ziemlich am Arsch ist. Ob die Zombies daran schuld sind, ob es überhaupt Zombies gibt, wissen wir nicht. Nach der Katastrophe verloren die Menschen sehr schnell alle ihre globalen Kommunikationskanäle, die zuvor so selbstverständlich gewesen waren. Niemand wusste, was eigentlich passierte. Und wenn man sich zufällig traf, misstraute man sich oder brachte sich gar gegenseitig um. Kleine Gruppen, die sogenannten Überlebenshorden, zogen über das Land. Bei den meisten von ihnen setzte sich die Idee durch, dass es kein GAU in einem Atomkraftwerk, kein großer Krieg, kein Aufstand der Maschinen gegen die Menschen allein war, was den Zusammenbruch der Zivilisation bewirkt hatte. Das alles kam dazu. Auslöser der Katastrophe, das jedenfalls war die Meinung der Mehrheit, konnten nur die Zombies gewesen sein. Tote, die aus irgendeinem Grund wieder zu einem unheilvollen, unmenschlichen Leben erwacht waren. Weil ein böser Zauber in ihnen wirkte, sagten die einen. Weil es in der Hölle zu eng geworden war und die Toten deshalb zurück auf die Erde kamen, sagten die anderen. Wieder andere meinten, seltsame Gifte oder radioaktiver Abfall sei schuld am Erscheinen der Untoten. Obwohl sie an wandelnde Leichen erinnerten, waren es vielleicht gar keine Toten. Vielleicht waren die sogenannten Zombies nichts anderes als Menschen, die von einem bis dahin unbekannten Virus befallen waren. Aber was auch immer die Ursache für die Zombie-Apokalypse gewesen war, man konnte ihre Urheber nicht danach fragen. Denn diese sprachen nicht. Das stand für die Überlebenshorden fest. Sie griffen nur an. Sie zerfleischten die Lebenden. Zombies fressen Menschen. Zombies steigen aus den Gräbern. Zombies kommen aus der Südsee. Zombies sind ansteckend. Zombies gehen so gut. Zombies sind kaputte Menschen. Tot. Wer weiß, vielleicht sind sie gar nicht so tot. Vielleicht entwickeln sie sich weiter, fangen an zu sprechen. Es werden immer mehr. Zombies sind scheußlich. Zombies gibt's doch nur im Kino. Willst du damit sagen, wir laufen vor nichts anderem davon als vor unserer eigenen Angst? Und wer hat all diese Zerstörungen verursacht? Was ist mit unseren Freunden und Verwandten geschehen? Also in der Postmoderne würde ich davon ausgehen, dass das Leben selbst so eine Art Metapher geworden ist und deswegen natürlich populäre Mythen auf eine ganz andere Weise in die Realität einwirken, als das in früheren Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Also wo wir natürlich auch eine Präsenz medialer und populärer Mythen auch damals schon hatten im früheren 20. Jahrhundert. Markus Stedelegger, Filmkritiker und Historiker. Ich denke, dass das seit den 80er Jahren sehr attraktiv geworden ist, diese Medienmythen auch quasi ernster zu nehmen, wenn auch verspielt, dann doch in das eigene Leben einwirken zu lassen. Und solche Ratgeber wie zum Beispiel, wie ich eine Zombie-Invasion überlebe, sind genau auf dieser Grenze angesiedelt. Also das heißt, dem Mythos zumindest einzugestehen, dass er diese Einwirkung hat und dass seine Metaphorik eine Wahrhaftigkeit besitzt, die also mit meinem Leben, in Anführungszeichen, etwas zu tun hat als Bewohner der postmodernen Industriegesellschaften. Und ich denke, dass deswegen diese Mischung aus Ernst und Ironie da eine wesentliche Rolle spielt, weil das spiegelt natürlich auch einen Blick auf das eigene Leben wider. Die Vampirmetapher wird natürlich anders gehandhabt. Man muss genauso sehen, dass also jugendliche Fans von Twilight und so weiter auch darin eine Wahrhaftigkeit sehen. Nur geht es natürlich dann nicht mehr darum, wie bekämpfe ich den Vampir, sondern wie vampirisiere ich mein eigenes Leben auf eine möglichst attraktiv erotische, adoleszente Weise. Ich denke, das ist eigentlich der Grund, warum dieser populär-kulturelle Umgang mit diesen Horrormetaphern so prägnant geworden ist. Also sind die Zombies eine Einbildung? Oder sind wir selber nur eine Einbildung? Bilden wir uns diese ganze Trostlosigkeit, dieses Elend, diese Kaputtheit nur ein? Nein, die Trostlosigkeit ist echt. Stadt, Häuser, schlafen gut. Wenn das sein. Vielleicht Mensch. Menschen nicht gut, Menschen gefährlich. Es sind Menschen, Mami. Ruhig. Menschen böse. Menschen nicht gut. Gefährlich. Schießen uns. Wir Zombies. Kein Pferd. Nur Dreck. Weil viele von uns nicht sprechen. Wer wir sind. Woher wir kommen? Warum wir da sind? Menschen? Wie ist das? Ich sehe den Zombie als das perfekte Monster an, deshalb, weil er eben der Spiegel des Menschen ist. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass er einfach hauptsächlich erstmal, also einfach in Anführungszeichen, ein Katalysator für Geschichten ist. Der Autor und Verleger Stefan Dinter hat das Konzept für die deutsche Comicreihe Die Toten entwickelt, die verschiedene deutsche Städte als Schauplätze einer Zombie-Apokalypse zeigt. Man kriegt sehr schnell wenige Leute auf engem Raum zusammen, in so einer Art emotionalen Schnellkochtopf gesteckt. und kann sehr schnell daran Verhältnisse klar machen. Persönliche Verhältnisse, emotionale Verhältnisse, politische Verhältnisse, wie man das auch immer haben mag. Der Zombie ist erstmal dazu da, die Leute einzusperren. Und der Horror des Zombies ist ja der Horror des sich selber Gegenüberstehens. Also dass nicht der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, sondern dass der Mensch den Menschen umbringt. Also was, womit wir täglich leben, einfach tatsächlich übersetzt in die Realität. Der Mensch bringt den Menschen um. Nein, das tun wir nicht. Hier bringt niemand jemanden um. Keinen wirklich lebenden Menschen jedenfalls. Wir halten zusammen. Jetzt sind wir so weit gekommen. Die Stadt soll Frieden. Die Menschen. Die Menschen. Warum? Und die Menschen. Tot machen. Die, wir sind schon tot. Ihre Welt kaputt gegangen. Haben mit sich selber nicht in Frieden leben können. Haben alles vergiftet. Alles verstrahlt. Alles verbraucht. Und jetzt meinen sie, wir sind schuld. Also ich kannte das alles natürlich nur aus den Büchern und aus Filmen. Ich dachte immer, Zombies, das ist eine Art Märchen für Erwachsene. Vielleicht mit einem Kern der Wirklichkeit, so wie alle Märchen. Und dann aber eher symbolisch gemeint. Ich habe ehrlich immer gedacht, ein Zombie ist eine Metapher. Für das Böse, das Unterdrückte, das Kranke. Ich hätte doch nicht im Traum daran gedacht, dass es eine Zombie-Realität gibt. Wir sehen keine Zombies, aber sie sind überall. Wir haben alle viel mitgemacht und keiner von uns war darauf vorbereitet. Wir haben uns die Zombie-Filme von George A. Romero angeschaut und gedacht, da hat einer mit einem besonders grimmigen Humor Kritik an einer Gesellschaft geübt, die mit ihrem Überfluss nichts anfangen kann. Die mit ihrer inneren Aggressivität nicht zurechtkommt, in der es die Lust am Jagen und am Töten gibt. Any sort of dysfunction. That's what I think all the films, all six of them have been about. They're about the people. Ich glaube, in allen meinen Zombie-Filmen geht es um die Menschen. Um die Unfähigkeit der Menschen, mit einem Problem umzugehen. Sich dabei blöd anzustellen oder sich diesem gar nicht zu stellen. Das interessiert mich. Auch wenn es dann noch ein Subthema gibt, wie Konsumismus oder was auch immer. Im Vordergrund stehen seit dem ersten Film persönliche Konflikte. Darum geht es mir in den Geschichten. Anstelle der Zombies könnte es auch irgendeine andere Katastrophe sein. Ein Hurrikan zum Beispiel. Aber die Zombies sind praktisch. Und sie machen mir mehr Spaß als ein Hurrikan. Und den Fans offensichtlich auch. Die Romero-Zombies, die waren ja schon eine ganz eigene Spezies. Mit den eigentlichen, den ursprünglichen Zombies hatten die nicht mehr viel zu tun. Soweit ich weiß, begann die ganze Zombie-Mythologie im 19. Jahrhundert auf Haiti. Das war in den Zeiten der Sklaverei, als den weißen Kolonialherren die Kunde vom Voodoo-Kult zu Ohren kam. Eigentlich war es ja eher eine Art getanzter Religion. Es ging dabei mehr um das Heilen von Krankheiten und von Besessenheit. Aber sie gab den unterdrückten Sklaven auch die Kraft fürs Überleben und später für den Aufstand und den Sieg über die weißen Kolonialherren. Die Voodoo-Religion ist ja eine synkretistische Religion, die durch eben die Sklaverei, das Sklavereisystem, nach Amerika kam, von Afrika aus. Und vor allem in den südamerikanischen Kolonien eine Mischform von eben traditionellen afrikanischen Religionselementen und zum Teil bis hin zu christlichen Elementen verarbeitete und den Sklaven damals eine Möglichkeit der Identitätsfindung oder Identitätsbewahrung bot. Und die Voodoo-Religion ist bis heute in einigen Regionen, also Haiti zum Beispiel, dieses Identitätsmerkmal geblieben. Teil der Voodoo-Religion ist eben das Phänomen der Zombifikation. Und man hat natürlich lange darüber nachgedacht, ob das nicht letztendlich ein Mythos ist oder ein Erklärungsmodell, um bestimmte menschliche Phänomene, also Schlafwandlerei oder Apathie und bestimmte Geisteskrankheiten zu erklären. Letztendlich gibt es aber auch durchaus ernsthafte ethnologische Untersuchungen. Wade Davis ist ja einer der Pioniere gewesen, die tatsächlich also Methoden der Zombifikation, also das heißt der Willenslosmachung von Individuen, um sie dann zu versklaven und für seine eigenen Zwecke zu nutzen, der das also nachweisen konnte. Und das ist also im Grunde der Ursprung des Zombie-Mythos. Es ist ein synkretistisches religiöses Modell, das gewissermaßen zu einem modernen Mythos werden konnte. Was genau eigentlich den Zombie dann ausmachte, darüber sind sich die Ethnologen heute nicht einig. Ein Voodoo-Priester, den sie auch Hungan nannten, oder eine Priesterin, eine Mambo, oder auch ein schwarzer böser Magier, ein Bokor, konnte einen Menschen durch einen Fluch töten und ihn danach als willenlosen Sklaven wieder zum Leben erwecken. Das waren die Zombie-Kadavre. Wahrscheinlich ist das dabei ein geheimnisvolles Pulver, eine Droge im Spiel war. Daher kommt auch die Idee, dass die Zombies aus den Gräbern steigen. Denn oft haben die anderen die Betroffenen für tot gehalten und haben sie unter Wehklagen begraben. Doch wenn der Zauber wirkte und wenn der Bokor am Grab seine magischen Kräfte entfaltete, dann erwachte der Zombie-Kadavre und stieg aus dem Grab heraus. Dann sahen die Zombies auch in Haiti nicht mehr besonders schön aus. Wenn auch noch längst nicht so zerfressen wie die modernen Zombies. Aber diese Zombie-Kadavre gaben dann auch die perfekten Arbeitskräfte. Der Legende nach hat man sie auf entlegenen Zuckerrohrplantagen eingesetzt. Nach einer anderen Theorie war die Zombifizierung aber auch eine Art Justiz unter den Sklaven und den anderen Voodoo-Anhängern. Jemanden in einen Zombie zu verwandeln, war sinnvoller, als ihn den Gefängnissen der Kolonialherren zu überlassen. Die verstanden sowieso nichts. Die hielten alles, was in dieser getanzten Religion mit Magie und Trance zu tun hatte, für Zombie-Zeug. Voodoo jedenfalls gab den Leuten die Kraft, ihre Wut herauszulassen. Und was machten die Kolonialherren? Was machten die Leute in Amerika? Sie erzählten sich von geheimen Verschwörungen, von bösen Priestern und teuflischen Kulten. Sie machten Propaganda mit den Zombies und sie drehten Filme. Zombie! Halle wie! Halle! Das war dann das zweite Bild. Eine sehr uneindeutige Gestalt, wenn ihr mich fragt. Der Voodoo-Zombie à la Hollywood. Aber auch das war schon ein sehr moderner Zombie. Zombies? Yes. They are my servants. This soul killer takes men from their graves to be his slaves. Bei White Zombie aus dem Jahr 1932 weiß man doch gleich, dass es ein Traum aus der Zeit des Börsenkrachs ist. Sie arbeiten zuverlässig und beschweren sich nicht über Überstunden. As mindless creatures carry out his cursed will, terror explodes in horror and heartquake. Never eyes so evil. Never power so potent. Never magic so black. Bela Dracula Lugosi. As the master of the White Zombie. The tale of terror and voodoo, of witchcraft and zombies, and all the black magic that the white man seldom sees. In I Walked with a Zombie aus dem Jahr 1943 von Jacques Tourneur dagegen kommt der Zombie schon einer Art von Todesverliebtheit und Totenkult sehr nahe. Im Zimmer der Heldin, die dann dem Zombie folgen wird, hängt ein Bild der Toteninsel von Arnold Böcklin. Dass alles Schöne und Gute hier stirbt, heißt es einmal. Sogar die Sterne. This woman is ill. This is the ceremony of voodoo death, a ceremony that seeks the life of the woman who lives forever, who walks with the dead. Genau so, wie es jetzt ist. Alles Schöne und Gute ist gestorben. Und das meiste Nützliche ist kaputt. Haben die Leute damals denn geglaubt, dass es Zombies in echt gibt? Ich glaube nicht. Aber sie waren traurig und ängstlich und zornig. Sie hatten keine Regierung, der sie vertrauen konnten. Und keine Ideen, an die sie sich halten würden. Sie fühlten sich alleingelassen mit dem Schrecken der Welt. Genau wie wir. Genau wie wir. Genau wie wir. Ich würde immer davon ausgehen, dass die Zombie-Metapher, sobald sie also diesen gesellschaftsumfassenden Kontext anspricht in Filmen, durchaus politisch zu sehen ist. Es gibt ja in gewisser Weise einen Film, der zwischen dem klassischen Horrorfilm und dann der Modernisierung des Zombie-Mythos 1968 in Nacht der lebenden Toten stattfand. In Nächte des Entsetzens heißt er. Ein Hammer-Horrorfilm aus den frühen 60er Jahren, der also diese klassische Metapher nochmal benutzt und wiederbelebt, aber nicht zu einer Wiedergeburt dieses Motivs letztendlich führte. Das trat in der Tat erst 1968 ein, also in Amerika auch, nicht in England, und auch nicht historisiert, sondern in einem Gegenwartsmodell. Das heißt also, der moderne Horrorfilm ist ja in den meisten Fällen davon gekennzeichnet, dass er auch in der gegenwärtigen Erlebniswelt des Publikums auch spielt. Und das war eben bei Nacht der lebenden Toten 1968 von George Romero der Fall und sich deswegen natürlich auch beziehen ließ auf die Geschehnisse in dieser Zeit. Und das waren natürlich vor allem der Vietnamkrieg, also die Antikriegsbewegung, die mit dem Vietnamkrieg kam, die Studentenrevolte und also viele gesellschaftliche Veränderungen, Umwälzungen, auch ein generationsbedingtes Misstrauen. All diese Dinge spielten in das Modell hinein, das eben Romero benutzte. Und da muss man natürlich sagen, dass der Romero-Zombie, den man wirklich auch so bezeichnen sollte, eine Modernisierung der Metapher ist, die zunächst den Voodoo-Mythos völlig preisgab. Also diese Quellen in Lateinamerika und letztlich Afrika zunächst mal preisgab. Welcome to a night of total terror. Night of the living dead. I'm gonna get you! I'm gonna get all of you, you filthy scum bastards! But who are they? Not who. What? It was late 60s. We were all involved in, you know, in social criticism of one kind or another. Damals, in den späten 60er Jahren, ging es uns allen in der einen oder anderen Weise um Gesellschaftskritik und das floss natürlich ein. Wir lebten in diesem Farmhaus, saßen abends zusammen und diskutierten darüber, was das alles bedeuten sollte. Es war reiner Zufall, dass die Hauptrolle mit einem Schwarzen besetzt wurde. Das war ein Freund von uns und der beste Schauspieler, den wir kriegen konnten. Das gab dem Film eine Power, die uns nicht verborgen blieb. Aber eigentlich wollten wir einen Horrorfilm machen. There were 10 of us. We kicked in $600 a piece on $6,000. Wir waren 10 Leute. Jeder gab $600 dazu. Mit diesen $6,000 konnten wir das Farmhaus mieten, Filmmaterial kaufen und die Entwicklung bezahlen. Die Tonmischung gewann einer der Produzenten in einem Schachspiel gegen einen Studiobesitzer. Als der Film fertig war, warfen wir ihn in den Kofferraum und fuhren nach New York, um zu versuchen, ihn zu verkaufen. In der gleichen Nacht wurde Martin Luther King ermordet. And that was the night. Martin Luther King, 20 minutes ago, died. Die on the radio to see if you can get some more news. Emergency radio network. Normal broadcasting facilities have been temporarily discontinued. Wisst ihr, Romeros Film Night of the Living Dead kam ja über uns wie eine böse Offenbarung. Ich möchte diejenigen sehen, die etwas Älteren unter uns, denen dieser Film seinerzeit nicht einen Schock fürs Leben verpasst hat. Von den Filmemachern mal ganz abgesehen. Da gab es halt diesen einen Moment oder diese eine Nacht, wo ich alleine zu Hause war und den Fernseher unerlaubterweise eingeschalten habe und ich mit 7 Jahren Night of the Living Dead gesehen habe. Marvin Krenn, Regisseur von Rambock, einem Zombie-Film aus dem Berlin unserer Tage. Und das war ein Schock. Das war eine richtige Vergewaltigung meines Kinderhirns. gerade dieser Aspekt von so einer anarchischen Masse, chaotischen Masse, die einer kleinen Gruppe von Überlebenden etwas Böses antun will, die sich verschanzen, die sich verstecken, das hat so eine Grundangst, so einen Grundinstinkt in mir ausgelöst, den ich immer einfach faszinierend fand. Und? Haben die Menschen jetzt gedacht, dass es Zombies in echt gibt? Vielleicht waren sie nicht mehr ganz so sicher. Das war's. Unsere ganze Kultur wurde Zombie besessen. Die alten Voodoo- und Hollywood-Zombies waren natürlich passé. Jetzt gab's fast nur noch die Romero-Zombies. Da ging's nicht mehr um schwarze Magie, um romantische Todesbilder oder um Sklavenaufstände in der Karibik. Da ging's nur noch ums Fressen und gefressen werden. Die Zombies waren nicht mehr etwas Fernes und Fremdes. Sie waren, und vielleicht sind sie das ja immer noch, unsere Nächsten. Romero hat schon in dem ersten Film angelegt, dass die Zombies Sachen noch können von früher. Da gibt es eine Szene, wo einer absichtlich die Scheinwerfer des Autos ausschlägt, was noch die Lichter anhat, sodass die Eingesperrten in dem Haus noch irgendwas sehen können. Das ist von Anfang an bei ihm eingebaut. Wir haben das von Anfang an rausgenommen. Wir haben gesagt, wir wollen tatsächlich diesen Horror haben von, da steht der Mensch und der ist tot. Und das ist sowas von der personifizierte Tod und das ist sowas von der personifizierte Horror. Zumindest lässt einem Dracula noch den Ausweg, selber ein Vampir zu werden und da hedonistisch mitzumachen. Beim Zombie gibt es keinen Hedonismus. Der hat auch keinen Spaß am Fressen. Also wenn man sich mal überlegt, dass die Viecher ja offensichtlich nichts verdauen können, werden sie wahrscheinlich nicht mal was runterschlucken von dem, was sie da zerreißen. Das ist eine Mechanik von, und das ist ja auch ein sehr einfaches Bild für die Menschheit erstmal, aber es funktioniert recht gut. Man frisst und frisst und frisst, ohne was davon zu haben. Man verbraucht und verbraucht, ohne was davon zu haben. Da würde ich jetzt vielleicht in die Philosophie mit reinsteigen. Mama, ich hab Angst. Ruhig, meine Kleine. Ruhig. Mama! Ja. Angst! Ruhig. Meine Kleine, ruhig. Ich heuch Menschen. Menschen, Gewehr, viele, Peng, laufen, anders laufen, nein, wir laufen nicht weg, wir bleiben, große Wut, großer Zorn, Menschenleben, Zombie-Tod, ist Lüge, ist Lüge, Leben, Zombie. I was going along the line of gradually increasing. Ich habe nach und nach das Bewusstsein der Zombies verstärkt. Da ging es nie um Intelligenz, mehr um Erinnerung und Verhalten, um das Imitieren. Bis ich an einem Punkt ankam, wo es zu einem wirklichen Bedrohungspotenzial wird. Man sieht Zeichen, dass sie schlauer werden. Damit einhergeht natürlich die Frage, was sollen wir mit ihnen machen? Sie einfach auslöschen? Das können wir kaum. Da geht uns die Kraft aus. Night of the Living Dead folgte noch mehr dem Voll-in-die-Fresse-Prinzip. Heute bin ich locker genug, um das zu machen, was ich immer schon wollte. Ich wuchs mit EC-Comics auf, deshalb ist für mich Humor schon immer ein wichtiger Bestandteil. In Survival of the Dead stecken viele Momente, die an den Zeichentrickkünstler Chuck Jones erinnern. Romero ist möglicherweise deswegen ein relativ einzigartiger Filmemacher, weil er eine Genese kenntlich macht in seinen verschiedenen Varianten des Zombie-Motivs, die genau das belegt, was ich mit Modernisierung der Zombie-Metapher gewissermaßen meine. Das heißt also, er hat immer wieder, wann auch immer er 1968, 1978, dann 83 und dann 90er Jahre bis heute, immer wieder den Anschluss an eben eine Politisierung dieses Motivs gesucht und auch an eine mediale Aufbereitung. Also es gibt ja dann den Diary of the Dead, der dann also subjektiv mit Video gefilmt ist und verschiedene andere Perspektiven, die eingenommen werden. Also das heißt, das ist die Modernisierung, die natürlich nicht mit jedem Horror-Genre-Modell machbar gewesen ist. Dafür eignet sich offenbar dieses gesellschaftsumfassende Motiv der Zombifikation von Alltagsmenschen besonders gut. Der New Yorker Filmdozent und Regisseur Rolf Rumkes hat George Romeros Zombie-Universum über 3 Jahrzehnte mit der Kamera beobachtet. Als Work in Progress ist daraus sein Dokumentarfilm The Definitive Document of the Dead entstanden. You know, his early ones, they had underlying themes. I mean, they really had subtext, you know, and it's not, you know, I put him at the very outer edge of intelligent filmmaking. Schon Romeros erste Filme hatten einen Subtext. Ich stelle Romero, was intelligentes Filmemachen angeht, ganz in die erste Reihe. Wohlgemerkt intelligentes, nicht intellektuelles Filmemachen, wie etwa David Cronenberg, wo der Subtext der Text ist. In Romeros Film gibt es einen Subtext, aber nur, wenn du ihn willst. Er wollte immer erklären, dass die Zombies für ihn etwas bedeuteten. Und er wollte immer erst dann einen nächsten Film machen, wenn er dachte, jetzt bedeuten sie etwas anderes. Land of the Dead hat sich mehrmals verzögert, bis Romero überlegen musste, was sie denn in der Zeit nach dem 11. September bedeuteten. Die Zombies wurden den Menschen immer ähnlicher. Oder war es umgekehrt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls verloren sie diesen langsamen, schlafwandlerischen Gang. Sie mussten gar nicht mehr unbedingt gestorben sein. Und dann kamen die Virus-Zombies, die streng genommen ja gar keine Zombies sind. Man hatte das schon in George A. Romeros Film The Crazies gesehen. Kontaminierte Menschen, die sich, ohne dass man es ihnen äußerlich ansah, in mörderische Bestien verwandelten. Vorher waren sie die netten Leute von nebenan. Ganze Städte wurden Opfer der Zombie-Virus-Seuche, wie zum Beispiel London in 28 Days Later von Danny Boyle. War nur eine Frage der Zeit, bis es auch die anderen Städte erwischte. Paris, Hongkong, Tokio, Nairobi, Berlin. Wir müssen die Polizei rufen. Kein Handy, gibt's hier Festnetz? Na, was ist los mit dem? Was hat der? Keine Ahnung. Zombie-Katastrophe kam es für die überlebenden Menschen vor allem auf dreierlei an. Vor den Zombies zu flüchten, sie, wo man sie traf, durch einen Schuss in den untoten Schädel zu vernichten und sich in Gemäuern und hinter Zäunen zu verschanzen, die vor den Untoten sicher waren. Aber dann gab es auch erste Versuche herauszufinden, was es mit den Untoten eigentlich auf sich hatte. Und es wurden sogar Experimente angestellt, ob man sich die Zombies zu Haustieren und Dienern machen kann. Ob man ihnen das Sprechen wieder beibringen kann. Ob man ihnen den Heißhunger auf Menschenfleisch austreiben kann und so weiter. George A. Romero hatte schon einen Zombie namens Bub eingeführt, der ein paar Fetzen der Erinnerung an sein richtiges Menschenleben aktiviert und der Ansätze von Lernfähigkeit zeigt. Und im Comic-Universum von Als die Zombies die Welt erfraßen. Oder in Vido, einem Film von Andrew Curry, wurde allen Ernstes die Möglichkeit einer Koexistenz von Menschen und Zombies erörtert. Stellen Sie sich vor, Sie stürben. Kopfsarg bitte. Und kämen ins Leben zurück als Zombie. Man würde Sie zähmen und Ihnen Arbeit geben. Jetzt müssen wir nicht mehr als Einzige in der Straße ohne auskommen. Sie bekämen einen Namen. Fido. Und seit wann haben Zombies Namen? Mr. Theopolis, Zombie hat auch einen. Da bin ich sicher. Gut gemacht, Tammy. Was würden Sie tun? Würden Sie das Beste aus Ihrem neuen Leben machen? Eine Arbeit annehmen? Gut gefangen. Neue Freunde finden? Oder würden Sie Ihre alten Zombie-Gewohnheiten wieder annehmen? Ich schätze, wir stecken in Schwierigkeiten. Als die Zombies die Welt auffressen von Guy Davis, macht er tatsächlich einiges auf. Aber der kommt natürlich vom Konzept her stark anders daher. Also auch wie Fido, der Film, in dem die Zombies als Hausangestellte arbeiten können, solange sie ein Halsband anhaben, was sie kontrolliert, was dann so seltsam Roboter-Golem-hafte Züge annimmt irgendwie. Das sind Sachen, die kann man machen. Das ist nun dann ein sehr, sehr schwieriges Ding, das Ganze ernst zu halten. Also da nicht in die Comedy abzurutschen. Guy Davis macht das Ganze natürlich auch stark in Richtung Comedy. Und in dem Moment, wo ich Zombies habe, die sich organisieren, komme ich auch wieder in einen Zwang von Erklärung von, was können die eigentlich wirklich genau und wie können die das? Die Irrealität dieses laufenden Toten macht es ja sowieso sehr schwierig, ein Konzept zu machen, nach dem er funktionieren kann, weil man immer wieder darauf zurückgreift, zu sagen, es ist irgendwo ein magisches Moment. Ich kann ja nicht einfach losgehen und sagen, ja, da laufen Untote rum. Und das ist so, weil mein erster Einwurf wäre ja, dann warte ich, bis Winter ist und dann frieren die alle ein und dann machen wir die kaputt und dann ist wieder gut. Dann muss man dann also das erste Gesetz erlassen, nein, die frieren nicht ein. Warum? Ich weiß es nicht, weil es magisch ist. Und je mehr man da reinkommt, je realer man versucht, die zu gestalten, desto mehr stellt man fest, dass der Zombie, wie er in der Geschichte, die über längere Zeit funktioniert, funktionieren kann, eigentlich nur die ist, dass er einfach da ist und dich frisst. Punkt. Zombies sind einfach da und wollen dich auffressen. Punkt. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Und sie können mir viel erzählen von Umerziehung und Verständigung. Ich verlasse mich nur auf das da. Was machen die Zombies? Sie laufen rum. Sie warten. Wenn sie lebende Menschen sehen, dann fallen sie sie an und zerfetzen sie. Aber das ist nicht das richtige Wort, weil sie haben ja keine Verdauung, keinen Stoffwechsel. Es ist auch nicht so, dass sie an irgendetwas Spaß hätten. Sie sind und sie sind, wie sie sind. Und das ist alles, was sie sind. Wenn der Zombie tatsächlich sagen würde, ich bin, was ich bin und das ist alles, was ich ist, dann wäre das natürlich die wunderschönste comic-historische Anspielung überhaupt, weil er dann der gleiche wäre wie Popeye, der auch das sagt. Ich bin das, was ich bin und das ist alles, was ich bin. Das ist eine Sache, die wird sich jetzt entwickeln. Also wir haben die Geschichte angelegt auf eine... Also innerhalb der Geschichte eine Laufzeit von 30 Jahren. So lange funktioniert das Konzept. Danach gehen wir davon aus, dass die Menschheit, wenn sie sich halbwegs clever anstellt, also die lebende Menschheit, tatsächlich wieder so eine Art von Equilibrium hergestellt hat, in dem sie leben kann. Wir haben uns da aber zuerst mal überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie der Zombie da drin funktioniert, sondern eigentlich mehr darum, wie man den Zombie eliminiert wieder. Auch wieder ausgehend von diesem Pandemiebegriff zu sagen, wenn diese Krankheit uns ergriffen hat, wie können wir sie wieder loswerden? Ich bin eigentlich immer recht zufrieden mit so einem Viech, was ankommt und sagt, ich bin da und damit ist Schluss. Das macht das für mich einfacher, eben den Zombie als Katalysator, eben wie ich vorhin gesagt habe, für die Geschichten zu nehmen. Der eigentliche Horror in den meisten Filmen spielt sich ja dann tatsächlich auch nicht ab auf dem Level von gefressen werden, sondern auf dem Level von wie dysfunktional Menschen miteinander sind und wie so gar nicht die funktionieren in Stresssituationen und überhaupt. Was die Zombies waren und sind, das hat jedenfalls etwas mit Zorn zu tun. Der Zorn war ein Empfinden, das zu dieser Zeit in das Bürgertum in aller Welt sickerte. Ein Philosoph aus Deutschland schrieb ein vielbeachtetes Buch über Zorn und Zeit. Und bei den Protesten gegen Bauvorhaben, politische Korruption und Atomkraft war allenthalben von den Wutbürgern die Rede. Empört euch, lautete das Pamphlet eines französischen Veteranen, das in allen Supermärkten reißenden Absatz fand. Ein Zorn ohne Ziel war das Gefühl am Beginn des dritten Jahrtausends. Und Zombies sind Wesen, die nur noch aus Wut bestehen. und die längst vergessen haben, auf wen oder was sie wütend sein müssen. Übrigens auch in dem Film, den man zum ersten deutschen Zombie-Film ausgerufen hat, was Regisseur Marvin Krenn eigentlich gar nicht recht war. Ich war auch lange bemüht, das so zu kommunizieren nach außen hin, dass es eben keine Zombies sind. Aber ich habe mich dann einfach geschlagen geben müssen. Das wurde und wird einfach so interpretiert. So war ich 28 Days Later, Danny Boyle ja auch im Grunde kein Zombie-Film ist, sondern ein Film über einen Virus, der Menschen zu wütenden Bestien macht. Also ganz anders, ganz im Gegenteil. Also die sind alles andere als tot. Die sind voller Leben, viel zu viel Leben. In unserem Fall sind die ja auch Wütende. Die werden infiziert mit einem Virus, der noch nicht ausbricht. Der bricht erst dann aus, wenn die infizierte Person die Nerven verliert. Also wenn sie sich aufregt oder wenn ein Adrenalinstoß passiert. Das heißt, man könnte die Möglichkeit haben, durch medikamentöse Behandlung oder durch viel Marihuana-Konsum oder Sedativa, dass das nicht ausbricht. Hallo, hier! Was ist hier los? Also ich glaube, dass man seinen eigenen Zombie durchaus frei gestalten kann. Aber nichtsdestotrotz haben die ja alle einen gemeinsamen Nenner. Und dieser Nenner, der hat damit zu tun für mich, dass es da um Anarchie geht, um den Verlust von Kontrolle und den Reiz, den das hat als Rezipient, als jemand, der sich als Zuseher sich dieser Gefahr aussetzt, sich so einen Film anzuschauen. Ich finde es einerseits furchterregend, aber gleichzeitig auch faszinierend, der Gedanke von dem Zusammenbruch der Gesellschaft. Den Gedanken von Weltuntergang. Wir haben dann aufgehört zu glauben, die Zombies müssten aus den Gräbern steigen. Es ist nicht mal besonders wichtig, ob sie immer noch die Menschen fressen wollen. Es reicht, dass sie überall sind, dass sie uns anstecken. Es reicht, dass sie immer mehr werden und wir immer weniger. Es gibt nur noch diese Wut. Es ist wie ein Virus. Rage. Zorn. Wie in den Filmen von Danny Boyle. Die waren schon verdammt nah an der Wirklichkeit. Aber wo waren denn dann die Guten? Die Polizisten, die Soldaten, die Politiker? Die Guten? Die haben sich zusammengetan und dann haben sie ihre Jagdpartys gemacht. Nicht auf die Zombies. Auf die Rebellen haben sie Jagd gemacht. Auf alle, die versucht haben, etwas Besseres aus der Situation zu machen. Auf alle, die sie schon vorher immer gern loswerden wollten. Wir haben den Staat gegen die Revolution verteidigt. Bloß, da gab es gar keinen Staat mehr. Und nichts als Gewalt. Wir hatten eine Angst, die noch viel größer war als die Angst, von den Zombies zerfleischt zu werden. Nämlich die Angst, selber zu einem Zombie zu werden. Das Zombie-Motiv in seiner modernisierten und politisierten Version, wie es spätestens seit 1968 eben von Romero entwickelt wurde, hat eine größte Attraktivität, da ja der Begriff Zombie mittlerweile in der Umgangssprache ja auch seinerseits zu einer Metapher geworden ist, für also dieses willenlose, entindividualisierte, funktionierende Rädchen im Getriebe der Gesellschaft. Und in dem Moment, wo also die westliche Industriegesellschaft an einen Punkt kommt, wo also quasi Arbeit auf eine Weise sich verselbstständigt hat, dass man ein Übermaß an Freizeit zur Verfügung hat, das aber dann nicht mehr genutzt werden kann, das dann zu einer Art Implosion dieser Gesellschaft führen könnte oder würde, dass eine andere Idee von Apokalypse dann vorherrscht. Also das heißt, der Zombie ist eine Metapher für etwas anderes geworden mittlerweile. Und dann ist natürlich sehr wichtig, der Zombie-Film ist immer ein Körperhorrorfilm. Das heißt also, in der postmodernen Gesellschaft haben wir ja einerseits den Verlust von Körperlichkeit durch unsere Existenzform, zum Beispiel in virtuellen Welten vor dem Computer mit Avataren und so weiter. Das heißt also, der Körper wird einerseits bedeutungsloser in der Realität, andererseits ist es so, dass das Interesse am Körper ja medial gesehen immer mehr wächst. Und deswegen ist natürlich auch diese gewaltsame Auflösung des Körpers, wie sie ja die Zombie-Filme bieten, immer noch ein attraktives Schreckensmodell und auch vielleicht eine Rückeroberung des Körpers mittels Gewalt. Und so kamen die Zombies überall hin. Welle für Welle. Wir waren wirklich ziemlich Zombie-besessen, weißt du? Es gab Bücher wie Jane Austens Stolz, Vorurteil und Zombies. Die Superhelden von Marvel, Spider-Man, Captain America, die Fantastischen Vier, alle mussten zu Zombies werden. Vor allem die Kids waren verrückt nach Zombies. Verrückt danach, sich als Zombies zu verkleiden. Zombie-Partys zu veranstalten, mit einem Zombie-Walk durch die Stadt zu ziehen. Wir hörten Musik von Rob Zombie. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Spielen unsere Musik! Wir wissen, wo sind Menschen? Gelaufen, zornig, böse. Menschen! Böse! Zorn! Warum wart ihr so verrückt nach Zombies, Mama? Habt ihr nicht gedacht, es gibt Zombies in echt? Weil wir das Gefühl gehabt haben, wir wachsen in einer Zombie-Welt auf. Unsere Eltern waren Zombies, unsere Lehrer waren Zombies, unsere Politiker waren Zombies. Der ganze Finanzkapitalismus war eine riesige Zombie-Blase. Es gab die Botox-Zombies, die Fernseh-Zombies, die Arbeits-Zombies. Es war in den sogenannten Nullerjahren einfach so, dass man aus dem Fenster sah und sich wundern musste. Alles Zombies. Oder Leute, die keine Ahnung davon haben, dass alles voller Zombies ist. Weil alles mit der Fremdheit beginnt. In unserer Welt gab es zwar kaum noch etwas Unbekanntes, aber es war ein leichtes, sich in ihr sehr fremd und einsam zu fühlen. Das verstehe ich nicht. Wir haben es eben auch nicht verstanden. Wir wollten ja eigentlich zu den Guten gehören, weißt du? Mein Gott, waren wir naiv. Wir wollten etwas verbessern. Und die anderen wollten nur Fernsehen glotzen, liefen stumpfsinnig den Moden hinterher, arbeiteten sich kaputt und betäubten sich mit allen möglichen Drogen. Dann schon lieber echte Zombies. Lange Jahre der Unsicherheit und des Misstrauens waren der Zombie-Apokalypse vorausgegangen. Man könnte wohl sagen, die Menschheit erwartete die Zombies so sehr, dass sie eines Tages eben auch kommen mussten. Weil ein neuer Messias nicht in Sicht war, weil nicht einmal ein richtiger Held vorstellbar war, weil das jüngste Gericht keine Gerechtigkeit mehr versprach, weil sich die Gesellschaften einfach auf keine menschlichen Werte mehr einigen konnten. Die Zombies entsprangen der Fantasie der Menschen. Zuerst waren sie dem karibischen Mythos entlehnt und der Geschichte vom großen Sklavenaufstand, dem einzigen in der Menschheitsgeschichte, der mit der Vertreibung der Sklavenhalter und der Gründung eines eigenen Staates endete. Waren die Zombies die willenlosen Sklaven vor dem Aufstand oder waren es die Kämpfer in Trance, die keine Furcht mehr kannten, nur noch den Zorn? Der moderne Zombie hatte mit diesem Mythos nicht mehr viel zu tun. Aber er war genauso zwiespältig. Ein Aufstand der Verdammten dieser Erde und zugleich das Bild der Verdammung. Der Zombie entsprang der menschlichen Fantasie, der Wut und der Schuld. Und er wurde immer wirklicher. Während alles andere immer unwirklicher wurde, wurde der Zombie immer wirklicher. Immer wirklicher. Was machen wir jetzt? Menschen. Kaputte. Fressen. Fressener. Ich will nicht. Mama. Ich höre was. Passt auf! Sie kommen. Die Zombies kommen. Hier, nimm das. Du weißt, wo du hinzählen musst. Ja, ich weiß. Was machen wir jetzt, Mama? Zombies erschießen. Wir lassen uns nicht fressen. Los jetzt! Ich will nicht, Mama. Meinst du, uns macht das Spaß? Es geht jetzt ums Überleben. Bleib immer dicht bei mir. Und wenn einer kommt, dann nimmst du diese Hacke und haust es ihm genau zwischen die Augen. Mami, die kann doch gar nichts dafür. Wir sind gar nicht die Bösen. Und wir nicht die Guten, da magst du schon recht haben. Aber ich möchte, dass wir die Überlebenden sind. So kam es in diesen Jahren immer wieder zu fürchterlichen Kämpfen zwischen den Menschen und den Zombies. Auch wenn sie versuchten, einander aus dem Weg zu gehen. Auch das Massaker von Mönkersheim forderte einen hohen Blutzoll auf beiden Seiten. Nur wenige überlebten den Kampf zwischen Menschen und Zombies. Und die wenigen Überlebenden trugen ihren unendlichen Zorn mit sich auf ihrer Suche nach einem Ort des Friedens. Weißt du, wie das alles angefangen hat? In der Dämmerung der Toten, wie man das dann später genannt hat. Mit falschen Rettungsstationen, die sie im Fernsehen eingeblendet haben, haben sie viele von uns in die Falle gelockt. Bis sie dann die Sender in Schutt und Asche gelegt haben. Deshalb haben wir auch nie so recht gewusst, wer die Zombies sind. Und ob es sie gibt und wo sie sind. Dabei waren sie gerade dort, wo man glaubte, Zuflucht zu finden. In den Krankenhäusern, in den Kasernen, in den Behörden. Da waren sie schon immer. Diese Zombies brauchten gar keine Geschichte mehr. Es geht einfach um den Unterschied zwischen uns und denen. Diese neuen Zombies hatten keinen Grund und keinen Sinn. Sie waren einfach da. Und sie zeigten uns, dass die Katastrophe nun wirklich eingetreten ist. Unwiderruflich. Ein gewisser Panvirio behauptete, dass die Katastrophen uns lehren, was das Wesen unserer Epoche ist. Und so einfach ist das wahrscheinlich. Das Wesen unserer Epoche ist die Katastrophe. Wir gewöhnten uns an sie. Fertig. Atomkraftwerke flogen in die Luft. Landstriche wurden verseucht. Nahrung und Umwelt waren nur noch Gift in Form von dynamischen Grenzwerten. Der Kapitalismus zwang uns, uns gegenseitig zu betrügen, zu ruinieren, auszubeuten, aufzufressen. Die Umwelt hatten wir so ruiniert, dass sie nur noch in Form von Stürmen, Dürre, Regensintfluten, großen Wellen, Vernichtung von Ernte und Seuchen, Hunger und Krieg antwortete. Und immer wieder fanden sich Leute, die davon profitierten, dass sie alles noch schlimmer machten. Und immer wieder fanden sich Leute, die Spaß daran hatten, wenn es anderen noch erbärmlicher ging als ihnen selbst. Was haben wir uns nur angetan? Das sind die Zombies. Leute, wir selber, genau, wir selber, wo wir die letzte Grenze überschritten haben, vor der wir noch zu retten gewesen wären. Zombies sind die Katastrophe, die wir selber sind. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Ich finde Zombies übertrieben. So, nun, du hast erlebt, die Menschen. Sind uns so ähnlich. Immer jagen, immer tot machen. Menschen sind übertrieben. This is the end, beautiful friend. Zombies. Dekonstruktion eines Mythos. This is the end. Von Markus Metz und Georg Sieslen. My only friend, the end. Es sprachen Bert Stevens, Susanne Dobruskin, Demet Fay, Camilla Renschke, Oliver Kriech-Mazura und Michael Stange. Ton und Technik Michael Morawitz und Anna Dein. Regie Robert Steutner. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2011.